Kevin freut offenbar sehr. Ja. Ey, Leute, was machen die da eigentlich? Hallo und herzlich willkommen zum 89. Conancast. Heute geht es um die Anime-Film-Comics zu Film 18, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. Intelligenter Sniper, Dimensional Sniper. Ja, genau, vielen Dank. Band 1 und 2 wollen wir heute besprechen. Die sind kürzlich bei Egmont Manga in Deutschland erschienen. Und das mache ich nicht alleine, denn mit dabei ist auch, ihr habt ihn schon gehört, unser Stargast. Willkommen, Kevin. Ja, schönen guten Abend und viel Spaß beim Hören. Genau, und ich begrüße, mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Hallihallo, schönen guten Morgen. Oder Mittag oder Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Nicht wahr, Olli, du bist auch mit dabei. Ja, schöne gute Nacht euch allen zusammen. Mal schauen, was wir heute wieder an Meinungen rauszaubern. Genau. Unsere Meinung aus einer anderen Dimension. Ja, wir schauen uns zunächst mal die beiden Bände äußerlich an. Ihr kennt ja unseren Standardablauf von einem Band Conancast. Und da beginnen wir zunächst mit Band 1. Vorne sehen wir wie gehabt das Cover von Film 18, das wir auch schon von der DVD oder Blu-ray kennen, wenn man nicht das Blu-ray-Wendecover drauf hat. Ja, Conan mit dem Skateboard, viele Charaktere im Hintergrund. Wichtig natürlich auch, Masumi Sera ist mit dabei. Und oben ein mysteriöses Auge, das da durch das zersplitterte Glas schaut. Und im Hintergrund der Bell Tree Tower, nehme ich mal an, ohne es genau zu wissen. Aber der spielt ja im Film oder in den beiden Bänden eine wichtige Rolle. Deswegen gehe ich mal von aus, dass es der Bell Tree Tower ist. Ja, ebenfalls zu erwähnen ist ja das FBI, das diesmal in einem Film oder auch in einem Anime-Film-Comics mitwirkt, hat nach jahrelanger Sprechpause wieder Einzug in den deutschen Anime gefunden. Zwar nur in die Filme, aber immerhin. Unter anderem Jody, Starling oder Sentimillion, wie sie einige kennen, wieder zu hören oder zu lesen. Der Conan-Schriftzug oben bei Detektiv Conan ist diesmal in einem Weinrot gehalten, also ein bisschen dunkler als noch bei den Anime-Film-Comics zu Film 17. Der zweite Schriftzug vom zweiten Band ist allerdings identisch mit der Farbe vom zweiten Band zu Film 17. Also dunkelblau. Genau, also dunkelblau. Ist ja auch im Japanischen so, dass der erste Band immer einen roten Schriftzug trägt und der zweite dann einen blauen. Also hier hat man sich recht stark an dem japanischen Original orientiert, auch wenn das ja bei der normalen Serie ja nicht immer der Fall ist. Da wechselt man die Farben ja häufig. Exakt. Sehr, sehr häufig sogar. Was fällt noch auf dem Cover vorne? Die Mauer im Hintergrund natürlich, die ist ja wie gehabt da, also könnt ihr gerne in eure Mauer stellen mit den ganzen anderen Detektiv Conan Bänden, aber Achtung, der Band ist natürlich ein bisschen breiter als die anderen, also länger, tiefer. Tiefer, ja. Typisch Sonderbände und Magic Kaito, Kaito Kid. Genau. Die vier Bände sind ja auch etwas tiefer. Die Treasured Edition, die normale Edition ist ja genauso breit wie die Short Stories. Stimmt. Und die ist ja genauso breit wie der Original-Manga. Die Short Stories, oh Gott. Ja. Vorne auf dem Cover sehen wir noch den Egmont-Manga-Schriftzug, diesmal in weiß. Die Farbe ändert sich ja immer bei Egmont-Manga auf verschiedenen Manga-Serien. Bei Conan war ja bisher immer schwarz, diesmal weiß, damit man auch ein bisschen was sieht bei dem dunklen Hintergrund. Und Original Story Gosho Aoyama, was vorher war, Gosho Aoyama präsentiert, diesmal Original Story Gosho Aoyama. Ja, albern. Naja, ich weiß auch nicht, was das so richtig soll. Wenn man erstmal nur geplant, ich werde mal gleich mal hier stänkerisch, wenn man erstmal nur plant, vier Bände rauszubringen, also zweimal Scharfschütze und zweimal natürlich noch den Detektiv auf hoher See, gerade dann könnte man ja auch ein wenig auf Kontinuität achten, ja. Das hat hier nicht funktioniert. Ja, vielleicht war ja Aoyama beim ersten Filmcomic nicht Teil der Schreiber der Originalstory, keine Ahnung. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ich denke mal, er wird eine gleiche Rolle gespielt haben bei Film 17 und 18. Einfach, dass die Filmproduzenten das entwickelt haben. Und dann hat er sich das angesehen am Ende und hat gesagt, jo, das gefällt mir, schrei das mal im Kino aus. So in etwa. Naja. Ja, und vor allem der erste Band wurde ja auch von Japan abgesegnet. so wie er aussah, muss das so sein. Von daher verstehe ich nicht, warum da eine Notwendigkeit bestand, das jetzt doch noch zu ändern. Zum Schlechteren, wie ich finde. Wenn wir uns dann den Buchrücken anschauen, sehen wir auch wieder Detektiv Conan, Original Story Gosho Aoyama, Anime-Film-Comics, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension und die 1 oben in Weinrot mit dem Dimensional Sniper Logo. Sehr hübsch gemacht. Genau, auf der Rückseite dann wieder ein Einleitungstext, sehr gelungen, finde ich. Bisschen starke Überleitung am Ende vielleicht und schon bald gibt es noch mehr Opfer, so richtig so aggressiv. Dann hinten das Egmont Manga Logo in schwarz plötzlich, genauso wie auch schon auf der Seite, naja. www.manganet.de, falls ihr die Website noch nicht kennt, gerne mal vorbeischauen. Ist zwar kein Verweis, aber ja, apropos, diesmal ein bisschen Werbung. Conannews.org, wie wär's damit? Auch ja, genau. Da steht leider nicht hinten drauf. Dann noch die ISBN-Nummer, die wir ja auch schon kennen und 7,99 € in Deutschland, 8,30 € in Österreich. Also wieder sehr günstiger Preis für den vollfarbigen Band. Genauso toll wie übrigens Band 2 und die beiden vorigen Anime-Film-Comics. Also, ja, so viel hat sich da nicht getan. Genau, im Vergleich von Band 1 zu Band 2 beim Cover eben die Farbe vom Conan-Schriftzug vorne. Die 1 und die 2 natürlich, die muss man natürlich auch wechseln. Die Farbe des Dimensional Sniper-Logos auf dem Buchrücken und hinten ein anderer Text und eine andere ISBN-Nummer. Natürlich, logischerweise. Ja, wobei ich bei dem Einleitungstext das so ein bisschen merkwürdig finde, dass jetzt dann Sera ins Visier des Gewehrs genommen wird und im ersten Einleitungstext war ja schon, dass Conan ins Visier genommen wird. Also es läuft ja eigentlich so ab, dass Sera Conan beschützen wird. Ja. Und das ist ja so mitten in der Mitte eigentlich auch schon. Also ich finde, da hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter voranschreiten können in dem Einleitungstext irgendwie. Dass es dann am Ende oder gegen Ende zu einem Showdown oder irgendwie sowas in der Richtung kommt. Ja, sind sehr identisch gehalten, muss man schon sagen. Also der zweite, der greift auch ein bisschen das auf, was in Band 1 passiert ist und fährt dann vor. Was ja nicht schlecht sein kann, per se, wenn man nochmal Band 1 Revue passieren lässt, in welcher Art auch immer. Ist halt natürlich jedem anders überlassen, aber man hätte ja dann die hier auf dem Bay Tree Tower, wo der Geiselnehmer dann mit ran und Sonoko und Ayumi wird ja als Geisel genommen, dass man da irgendwie was mit reinnimmt. Aber wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, ja, Olli. Und dann wäre auch noch Ayumi als Geisel genommen worden. Irgendwie sowas, wo man da denkt, oh nein, jetzt gerät sie auch noch mit rein. Und wie soll das nur enden? Oh, ich muss dieses Band jetzt sofort lesen. Ja, und Band 2 auch und 3 und 4. Ach, gibt's nicht. Die Idee ist nicht schlecht, Olli. Ja, ne, also ja, ne? Vielleicht, wenn Emma das hört, wann hier der nächste wird ja vielleicht Film 19, ne? Wenn die Verkaufszahlen gut sind. Ja, sie haben ja immer betont, wenn die Verkaufszahlen der Anime-Film-Comics, also von allen 4 Bänden, gut sind, dann gäbe es vielleicht eine Fortsetzung und auch vielleicht von den früheren Filmen, mal schauen. Genau, da wurden auch Wünsche geäußert, dass man die älteren Filme auch herbringt. Auch hier sagte man, man schaut sich die Verkaufszahlen genauer an und wird darauf dann weitere Schlüsse ziehen. Ja, sind wir mal gespannt. Hoffen wir das Beste. Ich habe alle 4, Philipp hat alle 4. Jetzt liegt es an euch Zuhörer, ne? Mitzuhelfen. Ja. Ich habe auch alle 4. Ich habe auch alle 4, ja. Ja, ja. Ja, wenn nicht, Johannes, hätten wir dich jetzt auch rausgeworfen. Wir alle 4 haben alle 4. Das ist doch gut. Ja. Das Zeichen der 4. Okay, das macht anderes. Ja. Ja. Wir haben sie alle 7 gesammelt. Nee, Moment. Das war der gute Shukichi Haneda. Ach, und ich dachte, es geht um den Dragon Balls. Ich dachte um die Weltmeere oder was da noch so alles war. Ja. Die 7 Todsünden vielleicht? Ja, das war ja noch Ei. Außerdem noch erwähnenswert ist ja das Schlüsselloch, das in beiden Wänden identisch ist. Hier sehen wir Conan in einem Shuichi Akai-Aufzug. Genau, vorher war er als Matrose zu sehen oder was auch immer, naja, Kapitän. Matrose ist das ja nicht mit mehr. Mit seinen 700 Streifen auf dem Ärmel da. Und jetzt ist er als Akai dort zu sehen, ja. Jo, gut, dann starten wir mit dem Inhalt des Bandes. Ihr dürft ihn ja vielleicht schon kennen, wenn ihr entweder die beiden Anime-Filmcomics schon gelesen habt oder Film 18 gesehen habt. Er heißt ja Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, Ichigeno Sniper, Dimensional Sniper oder wie auch immer ihr diesen Film nennen mögt. Ja, und direkt, wenn wir den Band aufschlagen, keine Einleitung, kein gar nichts, es geht direkt los mit Tokio und dem Bell Tree Tower. Und wir steigen direkt ein ins Geschehen. Und damit ihr nochmal einen kurzen Überblick habt, worum es denn in Film 18 und diesen beiden Anime-Film-Comics geht, würde euch jetzt Olli nochmal kurz erzählen, ja, worum es denn in den beiden Anime-Film-Comics und dem Film geht. Ja, genau, so machen wir's. Ja, es geht im Prinzip damit los, dass Sonoko, Ran, Kogoro, Conan, die Detective Boys und Ai und Professor Agasa, sie hat sie alle auf zur Eröffnung des Bell Tree Towers eingeladen. Das, ich weiß gar nicht, ob es das höchste Gebäude in Tokio ist. Nee, das zweithöchste. Das Gebäude von Sonokos Eltern ist ja höher. Gut, ja, dann ist es das zweithöchste. Sicher, ich dachte, das wäre das höchste. Haben sie das nicht gesagt? Ja, ich dachte auch. Ich meinte auch. Dass noch eins gebaut wird. Da ist noch ein Gebäude davor und dann sagt Sonoko, natürlich ist das nicht so hoch wie unsere. So. Was mit den Twin Towers aus Film 5? Waren die nicht auch so hoch? Das naja. Kann man ja mal vergleichen. Der Typ hat doch auch am Anfang irgendwie gesagt, wie hoch dieser Turm ist hier. Und Kogoro hat sich ja auch ganz schön erschreckt, dass es so hoch ist. Ja, wenn Kogoro hochfährt ins höchste Stockwerk. Naja, also das höchste oder zweithöchste Gebäude, wir wissen es nicht genau. Genau, wir sind ja weit gekommen mit der Einleitung. Ja, da gibt es schon Streitpunkte. Ja. Da geht's schon los, aber dazu später mehr. Ja, wir starten halt auf diesem Bell Tree Tower, der eine wunderbare Aussicht über die gesamte Stadt bietet und auch der gute Kogoro sorgt hier so für einige Lacher in dem Moment und ja, dann kommt das Cover nochmal, die Doppelseite mit dem Titel und die Einleitung kennen wir natürlich auch alle, ich bin Shinichi Kudor und so weiter und so fort. Und dann sind wir wieder zurück, na, dann werden noch die ganzen Charaktere vorgestellt, wie das bei den Filmen ist, muss es auch im Comic so sein. Dann sind wir halt wieder zurück auf dem Tower, wo Conan allerlei interessante Leute findet und plötzlich wird einer von diesen Tower-Besuchern, der da gerade etwas ausländischen Leuten erklärt, der wird plötzlich erschossen von einem Scharfschützen. Ja, Conan verfolgt den dann halt mit seinem Solar-Skateboard und bekommt den Täter aber leider nicht. Hat sich aber wohl das Kennzeichen gemerkt und ja, dann ist schauen wir mal später, ob er den dann bekommt oder nicht. Jedenfalls geht es halt um diesen Scharfschützen, der uns den ganzen Comic über begleiten wird. Sera ist auch mit von der Partie und ermittelt auch in dem Fall. Das FBI, James, Andre und Jody sind dann auch mit von der Partie. Es kommt nicht später wieder zur Verfolgungsjagd von Scharfschütze und Sera und Conan und später dann auch mit dem FBI. Und so kommen sie halt dann alle zusammen und treffen sich im Polizeihauptquartier von Tokio. Und dann wird halt erzählt, wer sind die Opfer, welche Beziehungen bestanden zu anderen Personen. Und ja, in dem Bereich gehen dann die ganzen Ermittlungen halt weiter. Die Verdächtigen werden dann befragt. Und ja, so kommt dann halt, ja, die ganze Ermittlung geht halt im Prinzip dann voran. Und ja, was kann man denn jetzt dann noch so groß sagen, ohne dass man jetzt... Es gibt viel Action, viel Sniper. Ja, es gibt ein Rätsel mit beiden, nicht das von Professor Agasa, was sie alle denken. Das auch? Nein! Es gibt ein Würfelrätsel, was später noch sehr interessant zu lösen sein wird, denn da schaltet sich auch noch eine weitere mysteriöse Person ein, die verrate ich aber nicht, wer das sein wird, um so ein bisschen die Spannung aufrecht zu erhalten. Und naja, dann die Opfer oder einer der Opfer, die waren ja alle militärisch sozusagen, ja, die waren Soldaten oder auch selber waren einige Scharfschützen und die liefern sich dann später auch mit dem Scharfschützen aus der anderen Dimension, der halt den Mann oben am Bell Tree Tower erledigt hat, dann auch das eine oder andere Gefecht, sowohl gedanklich als auch, ich glaube, auch persönlich. Und ja, ist auf jeden Fall sehr spannend und ja, wie das am Ende wird es dann auch nochmal recht spannend, da kommt es dann noch zu einer Geiselnahme und ja, also die Spannung nimmt nicht ab, kann man sagen. Es ist sehr lesenswert auf jeden Fall. Ich möchte mal Kritikpunkte jetzt mal hier erwähnen. Masumi Sera wird ja im Film, so wollte es Karen Lehmann, was ich auch gut finde, immer als Masumi betitelt von allen. Was auch Sinn hat, weil wir sagen zu Ran auch nicht Mori. Und sie können auch nicht Edogawa. So. Wir sind ja nicht Ei. Eben. Und in den Anime-Film-Comics aber wird sie... ja, ja. Das ist so eine Lachnummer. Die okay. Anime-Film-Comics. Ja. Da wird sie immer Sera genannt. Das ist ja... Also, ich weiß, manche von euch Möchtegern-Fans finden Sera besser als Masumi. Möchtegern-Fans. Ja. Aber das ist nun mal, Masumi ist nun mal ihr Vorname. Das hat Karen Lehmann gut erkannt und auch gut umgesetzt. Und ich finde, das hätte man auch in der Comic-Vorlage mit reinmachen müssen. Das ist ja nicht die Vorlage, ist ja die Nachlage. Oder Nachlage. Die Nachlage. Das klingt so, als wäre das eben dahin gehört. Hinterhergeschoben. Ja. So. Dann zweitens, es gibt eine Szene. Vielleicht zwischendurch mal einen guten Punkt. Ich finde, der Inhalt ist sehr gut dargestellt in diesem Band. In den beiden Bänden. Ja. Man kann sehr gut nachvollziehen, worum es im Film geht. Und ja, kommt den Fall nochmal gut dargelegt. Nur also, die Action-Szenen sind natürlich... Aber darüber ja, das ist ja wieder Kritikpunkt, das wollte ich ja nicht sagen. Ich wollte ja was Positives erwähnen. Also jetzt darfst du weitermachen mit der Kritik, Kevin. Ja, mit den Action-Szenen. Ja, nee, jetzt erstmal die Straßennamen. Es geht um das Wort Dory. Also wir sind nicht mehr Findet Nemo, das wissen wir alle. Aber Dory heißt auf Japanisch Straße. Das haben sie mit dem Sternchen angemerkt. Super. Wenn sie aber dann zwei Blätter weiter wieder auf einmal übersetzen und das Wort Straße verwenden, dann frage ich mich, warum man den vorigen Straßennamen nicht auch hätte einfach übersetzen können. Das finde ich irgendwie eigenartig gelöst. Auch da fehlt mir die Kontinuität. Richtig, das ist mir auch aufgefallen. Ah, ja. Sehr gut. Genau, dann wieder einen positiven Punkt. Ja, gerne. Ein positiver Punkt ist... Sehr gut. Ja, es gibt eine Szene, da wird so eine Landkarte gezeigt und da sieht man, was deutschsprachige Menschen gleich denken könnten, Hakenkreuze. Mit einem Sternchen wird gleich darauf hingewiesen, nein, das sind keine Hakenkreuze, sondern Symbole für buddhistische Tempel. Finde ich sehr gut, dass man da gleich dran gedacht hat. Ja, dran gedacht hat und den ja unnötigen Stoff, der vielleicht ja in Richtung rechts gehen könnte, gleich mal wieder rausgeschoben hat. Finde ich auch gut, dass man es so drin gelassen hat, dass man da nicht irgendwelche Veränderungen vorgenommen hat. Ja, gab es ja auch schon in Mangas, dass man dieses Symbol verändert hat, was ja in Japan nun mal gang und gäbe ist. Finde ich auch gut gelöst. Ja, gleich mal hinweisen, hey, das ist kein Hakenkreuz hier. So ist die Sachlage. Finde ich gut. Ja. Was ja ansonsten noch auffällt, die japanischen Soundeffekte dort, Wrumm oder was auch immer, Bang, Zusch. Puff, Zisch, Knadderadeng, was auch immer, die sind ja wieder nicht wegretuschiert worden, sondern geht komplett ja dort nicht. Und dann mit dem deutschen Begriff noch oben drüber gelegt, okay. Wie bei zahlreichen anderen Manga-Serien, aber Detective Conan kennen wir es ja im Original-Manga so, dass dort nur die deutschen Bang, Bum, Puff steht. Was auch aufwendig und teuer ist. Ja, ja, das haben wir ja im letzten Podcast bereits von Kevin sehr gut erklärt bekommen. Einfach nochmal reinhören. Also, genau, da auch reinhören zu den Anime-Film-Comics zu Film 17 haben wir auch schon einen Cast gemacht. Ja, ansonsten, die Farben sind ja wie immer 1A, kann man nicht meckern, keine Probleme hier irgendwas zu erkennen. Auch die Sprechblasen wieder sehr schön farbig gehalten, dass man da gut mitkommt und weiß. Wenn ich da, wenn ich da was einwenden darf, also ich hatte da so meine Probleme in diesen dunklen Szenen. Ja, das hatte ich auch. Da war wirklich, Da war wirklich teilweise, also am ersten Band gegen Ende sind viele dunkle Szenen und dann auch später beim zweiten dann, wo es gegen Ende hingeht, so viele dunkle Szenen. Also da musste ich manchmal teilweise doch mehr als einmal gucken, weil hier gibt es Sachen, da denke ich, ja, das ist ein schwarzer Fleck mit ein bisschen Rot drin, aber mehr erkenne ich da jetzt auch Ich nicht. habe auch Also versucht, den Band abends so ein bisschen im Halbdunkel zu lesen, ja. aber das klappt einfach nicht. Man muss das schon bei recht guter Beleuchtung Ja. lesen, sonst ist man da aufgeschmissen. Ja. Wen es interessiert, das geht so ab 152, also da merkt man das schon sehr deutlich. Wenn dann noch der Täter dunkel in dieser Schattengestalt Genau. dargestellt ist, dann sieht man wirklich nur noch die Pluspunkt. Augen. Das ist, Seitenzahlen. ja, genau, Seitenzahl. Ja, sehr gut. Überall kontinuierlich durchgeführt. Muss man ja auch in Finde ich gewisser Weise super. machen, denn man hat ja keine Kapitel wie sonst. Ja, Ja. aber Was man auch. bei allen Seiten sind Exakt. ja keine, nicht Seiten. Manchmal sind auch nur Bilder unten zu sehen. Ja, am Ende von Band 2 haben die, Ja, glaube ich, gut. aufgehört zu nummerieren. Oder wo war das? Irgendwo haben die in einem Nee. Band. Dann war es bei Film 17. Da haben die irgendwann nicht mehr nummeriert. Wo waren das? Ja, also manchmal hier zwischendrin ist Ja, auch Film fehlt mal 17, eine 2 Nummer, haben sie aber. aufgehört. Ja, unglaublich, ja? Ist mir gar nicht aufgefallen. Also, das tut aber hier nicht zur Sache. Das hätten die im Cast zu Film 17 erwähnen sollen. Naja, so schnell kommt man durcheinander. Ja. Ist hiermit jetzt die Nachlage, ja. Genau, also bei Film 17 Teil 2 fehlen am Ende die Seitenzahlen. Aber hier bei den Anime-Film-Comics zu Film 18 alles Ja. perfekt. Perfekt seitenzahlisiert, wenn man es so sagen Ja. kann. Kann man, danke. Ja, sie fangen ja im zweiten Band dann wieder mit 1 an. Genau. Ist ja auch richtig so, ist ein neuer Band. Bei Conan wird ja auch wieder von vorne gezählt nach in jedem Band Fall 1, Fall 2, Fall 3. Und auch mit den Ja. Seitenzahlen. Ja, was ansonsten noch gut aufgefallen ist, es gibt ja viele japanische Begriffe, die in den Texten auftauchen. Die sind Ja, alle übersetzt. alle unten drunter angemerkt, manchmal schon ein bisschen zu penetrant viel. Und vor allem zu penetrant genau. In der Szene, Seite 191 wird die Detektei Mori gezeigt. Das Ja. Fenster sagt Detektei Mori und das Schild auch Detektei Mori. Achtung, das Fenster sieht man komplett, also Detektei Mori. Das Schild aber ist von der Sprechblase ein wenig bedeckt, also nur Ktai Mori. Ich finde, das ist jetzt wirklich etwas zu viel der Ja, Genauigkeit. und da hängt in der Detektei ein Poster, kein Alkohol am Steuer, auch Ob das schön jetzt nötig übersetzt, war, aber aber schön. Ja, auch wenn man die Detektei von vorne sieht, dann stand dann wieder Nebenladen, der Sushi-Laden und war ein also ja, ein bisschen bisschen komisch. viel. Man kann drüber, man sollte sogar drüber hinweglesen, aber wer solche Details auch wichtig findet, der hat dort seine Freude dran. Also ich war überrascht, dass man wirklich so kontinuierlich übersetzt hat. Ja, sie haben ja Ja. echt Habe ich nicht mit gerechnet. viel übersetzt. Also teilweise sind da ja 8 Sternchen oder so auf einer Seite unter jedem Ja. Bild. Ja, wo es Also. dann Da kann um man die diese Sternchen gar nicht Internet, zählen, ja. ja, wo es dann um dieses Internet-Dingens ging, wo dann die Leute gepostet haben über den Das Scharfschützen war und sehr so. viel, ja. Ne? Da war viel Und zu immer wenig. teilweise nur so halbe Worte, ne, Ja. hingeschrieben. Und die Sache ist ja, man hat ja auch nicht so viel Platz, um die Sternchen auszuschreiben, die Deutschen. Dann muss man ja diese Bereiche da zwischen Ja. den Bildern nehmen. Da passt ja gar nicht so Ja. viel rein. Das ist manchmal so Ich klein glaube, haben sie und. es nicht auch einmal hochkant irgendwo gedruckt gehabt? Weiß ich gerade gar nicht Also mehr. alles kreuz und quer ist manchmal wirklich. Ja, aber schön, dass man dort auch auf seine Kosten kommt, wenn man sowas wissen Ja. will. Was ansonsten noch auffällt bei den Amerikanern, die ja im Film auftauchen, also den Personen, nicht den Süßspeisen. Das lasse ich unkommen. Oh. Ich glaube, die Verwechslung hätte nicht stattgefunden, Philipp. Ja, bitte, Philipp. Nein, jetzt geht's nicht mehr. Du wolltest doch irgendwas Ich bin sagen. Ich glaube, raus. was Philipp sagen wollte, war, dass die Englisch, ja genau, dass die Kevin. amerikanisch oder englischsprachigen Leute auch wirklich Englisch sprechen in diesem Band Genau. und dass das dann ebenfalls halt deutsch untertitelt wurde. Ja, manchmal sogar ein bisschen zu viel. Also da steht da irgendwie ein ganz kurzer also englischer Satz, wie wir es ja auch schon aus der Detective Conan Serie kennen, im Originalmanga. Und da steht wirklich eine breite Übersetzung drunter mit viel mehr Worten, als es Ja, im ja. Englischen ist. Manchmal natürlich, um auch den Zusammenhang so zu erkennen, was im Englischen ja eher unterschwellig passiert, aber manchmal ist es auch ein bisschen zu viel des Guten, finde ich. Und auch natürlich, dass es Untertitel sind, versperren sie das ganze Bild dadurch natürlich auch, weil sie direkt im Bild die Untertitel reingemacht Ja, wo denn haben. noch, ne? Darunter sind Ja, die Sternchen und überall. stimmt natürlich. Und ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt, dadurch dem Verlauf so ein bisschen zu folgen, denn wenn man nur die Untertitel liest, weiß man manchmal gar nicht, wer das denn gesagt hatte. Also kam mir so vor, als ich nur die Untertitel gelesen habe. Dann habe ich nur das Englische gelesen. Ich dann irgendwann auch. Ich habe auch nur das Englische gelesen, ja. Seht ihr, dann hätte man die Untertitel gar nicht machen müssen. Also, naja, Moment mal, wir können nicht davon ausgehen, dass alle Leser, vor allem die Kinder, so gut Englisch können. Ja, dann sollen die diesen Band nicht lesen. Ja. Oh, okay, alles klar. Kleine Nicht-Kaufempfehlung. Nein, ja. Also ich habe ja auch, also ich habe auch erst komplett das Englische gelesen und dann, nachdem ich mit dem Bild fertig war, mir die Übersetzung dazu dann angeschaut. Doppelt braucht man es ja, also brauche ich es nicht, aber... Ich fand es dann schon ein bisschen blöd, dass man den, wenn man das Englische ja schon liest, dass man dann noch komplette deutsche Übersetzung da hat, mit so, die so ausschweifend ist, das hätte man ja ein bisschen minimieren können, finde ich. Also da fand ich das ein bisschen unverhältnismäßig. Aber klar, man muss ja irgendwo auch übersetzen, habt ihr vollkommen recht, und manchmal auch ein bisschen mehr, aber nicht immer. Also so relevant war es jetzt ja doch nicht immer. Aber na, gut. Na. Ja. Ansonsten, was er noch auffällt, wo Kevin gerade eben schon dabei war, mit Masumi und Sera, dass das immer falsch genannt wurde, da wurde im zweiten Band auch mein Lieblingscharakter, der gute Subaru Okiya, wurde immer als Herr Subaru bezeichnet, wo ich mir auch dachte, ja, geht's noch? Also entweder Herr Okiya oder einfach nur Subaru. Das ist natürlich entweder so oder so, aber nicht Herr Subaru. Das ist nicht sein Nachname. Hab ich auch noch nie Manga so gelesen, sowas. Nee, er wird dort auch immer Subaru auch im Film genannt. Wurde auch nie, noch, also ich glaube nicht, dass er im Film Herr Subaru genannt wurde. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie er genannt wurde, aber nicht so. Also. Ja, ich glaube, sie haben ihn Okiya-san genannt. Also, und San ist ja im Japanischen so die Anrede für Herr. Und das haben sie wahrscheinlich einfach. Ja, aber dann habe ich wenig später auch noch gelesen, Ayumi-chan, war auf einmal Ayumi-chan drin, was ja auch in Detective Conan Manga so nicht üblich ist. Da wird das ja alles immer weggeschrieben, da heißt es dann nur Ayumi. Und im Übrigen, Josef Schadl ist ja ein, mag ja Chan und sowas gar nicht. San, Chan, Kun, sowas will er im Deutschen gar nicht haben, hat es ja aber drin gelassen. Augenscheinlich. Übersehen, denke ich. Vielleicht hat er es übersehen. Tja, brauchen wir einen Korrekturleser. Ich biete mich gerne an. Ich auch. Ja. Vielleicht sprechen wir noch mal kurz über den Cut, der gemacht wurde zwischen den zwei Bänden. Ich fand den Cut hier an dieser Stelle, wenn man es in einem Stück gelesen hat, nicht schlimm oder fand ich ihn sogar gut. Nur wenn man ihn, glaube ich, über längere Zeit nicht gelesen hat, dann ist einem das irgendwie schwer gefallen, da wieder den Anschluss zu finden, könnte ich mir zumindest vorstellen. Also ich habe das in den einen Band an einen Tag gelesen und dann einen Tag später den zweiten Band. Da fand ich das eigentlich so ganz gut. Wie fandet ihr das denn? Ja, also ich habe mir den Band 1 direkt zum Release gelesen, also als ich ihn auf der Konichi gekauft hatte, und Band 2 gab es ja schon auf der FBM. Also ein Monat Unterschied, und ich hatte sehr große Probleme, bei Band 2 wieder reinzukommen. Also Band 1 war mühelos, hat mir sehr viel Spaß gemacht, und Band 2 war dann so ein bisschen schwieriger Einstieg. Auch diese Inhaltsangabe, die zu Beginn von Band 2 zu sehen ist, die ja sehr ausführlich ist, war mir ein bisschen allgemein gehalten und hat gar nicht so auf das Ende von Band 1 Bezug genommen, sondern einfach irgendwie allgemein den Inhalt wiedergegeben von dem Film vielleicht. Nicht mal irgendwie von Band 1, sondern irgendwie vom Film. Und dann ging es auf einmal weiter und man wusste gar nicht, wer spricht denn da jetzt? Wer sind diese Leute da? Also. Ja. Vor allen Dingen auch wird ja in der Einleitung im letzten Satz dann Okiya ja schon erwähnt, und der war im ersten Band noch nicht zu sehen, wie er aktiv wurde laut diesem Text. Also da habe ich dann gedacht, was? Moment mal, der ist doch noch gar nicht, der ist doch einmal nur hinterm Vorhang gewesen, der hat noch gar nicht angefangen zu ermitteln, wieso schreiben sie das jetzt doch, sein rein? Blick aus dem Fenster war schon Ermittlung genug. Ja. Mhm. Ich fand auch die Bildauswahl da komisch bei dieser Zusammenfassung. Also es hat mit dem Text, der daneben steht, eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Es sah nur nochmal so... Na gut, ja, das hat ja japanische Gründe, ne? Ja, die werden sich die Bilder wohl kaum ausgesucht haben. Ja, nee, die von Ema nicht, aber... Weil ich fand dann so, ja, hier das Würfelrätsel und sowas. Und dann ist auch das Bild mit dem Würfel und der Patrone. Und das steht halt ganz am Anfang. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Hätte man vielleicht nochmal ein bisschen teilweise so thematisch zuordnen können. Ja. Aber gut, das ist jetzt Kleinigkeit. Ja, und auch sonst wieder die schräg gedruckten Texte, die ja von oben nach unten sind, weil es ja im Japanischen so üblich ist, hat man sich dann auch hier entschieden, das bisschen, so muss man die Band immer ein bisschen drehen, aber schadet ja auch nicht. Also ich finde es vom Optischen sehr hübsch. Ein bisschen vollgepackt. Ich muss zugeben, ich habe das schräg gedruckte einfach gar nicht gelesen, weil... Gelesen habe ich es, muss ja kontrollieren, aber ich fand es auch wieder zu vollgepackt, muss ich sagen. Also ich finde es hübsch. Ja, hübsch ist es, ja, aber ich finde, es ist ein bisschen zu viel auf zwei Seiten. Ja, geklappt. Das stimmt. Und die Bilder ein bisschen klein, da kann man gar nicht mehr richtig in den Film reinkommen oder in den Comic. Naja, aber ja, ich fand's nicht so gut. Also wenn man die Film-Comics, Anime-Film-Comics lesen möchte, dann am besten am Stück und dann ist der Cut auch nicht ganz so dramatisch, denke ich mal. Ja, wobei man auch sagen so muss, geht's mir. Wir schauen ja auch keinen Film, hören bei der Hälfte auf und sagen, ah ja, schaue ich nächste Woche weiter. Den schauen wir ja auch komplett. Ja. Also im Normalfall. Ja, aber bei den Bänden ist es ja so, die kommen ja zeitlich versetzt auch raus. Ja. Das ist hier in Deutschland so. In Japan ist es ja anders. Da erscheinen die ja am gleichen Tag. Da kannst du bei 1 und 2 zeitgleich kaufen. Ja? Ja. Oh. Na dann, ich flieg da mal nächstes Mal nach Japan. Ja, kannst du auf dem Totori-Sanddünen-Flughafen landen. Mhm, genau. Ja, aber ansonsten ist der Cut ja nicht schlecht gewählt. Direkt als Jody da bei JFC war. Finde ich auch. Und, dann... Japan Fried Chicken, ja, oder was? Ich weiß nicht. Ich dachte erst an den, ja? JFK. Also John F. Kennedy Airport. Aber das war auch was anderes. Dann telefoniert Jody ja mit Conan, dann legt Conan auf, geht dann weg und Rand schaut ihm so ein bisschen hinterher, wie bei dem Fall im Tropical Land. Ja. Tropical Land? Ja. Ja. Ja. Das hat so ein bisschen, und dann geht es ja in Band 2 komplett woanders weiter mit den Amerikanern, also den Personen. Und das war auch ein guter Schnitt. Wobei man es natürlich, ja, wie gesagt, am Stück wesentlich besser versteht. Oder vielleicht auch nicht, weil man dann so denkt, kompletter Szenenwechsel, vielleicht nicht aufeinander aufbauend, warum? Muss man sich ja auch mit abfinden. Ja, naja, das passiert in einem Band natürlich häufiger, dass da ein Szenenwechsel ist. Ich weiß gar nicht, wie es beim anderen Band war, aber so. Da war der Cut ja nicht so gut. Ja, war das, da haben die sich doch besprochen, gerade zusammengefunden. Genau, die haben sich zusammengefunden. Und dann, jetzt geht's los. Und dann war Kevin doch so enttäuscht, dass man ja irgendwie noch die Zerstrittenheit hätte dalassen müssen. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Dumm, dumm, dumm. Aber stimmt, und dann ging es ja im zweiten Band, ging es ja aber an der Stelle auch weiter. Also da war der Zusammenhang der beiden Bände deutlicher aber zu erkennen. Aber hier ist ja so ein Schnitt, wie ihn Kevin sich wünscht. Erstmal plötzlich ran, fragt sich, wo ist Conan hin? Oh Gott, was macht er jetzt? Nee, das ist nicht so mit der Wünsche. Ansonsten, ja, was auch immer noch, was man natürlich nicht machen kann, ist natürlich das Filmending mit reinpacken. Den Ending-Song und die Bilder dazu. Das heißt, am Ende von Band 2 war es dann irgendwie so, ja, auf einmal war es vorbei. Mhm. Und dann geht es direkt mit der Szene nach dem Ending weiter, ohne dass man irgendwie das Ending hat. Also dieses typische Film-Feeling fällt ja bis unter den Tisch. Aber man hat es natürlich kompakt, bündig am Ende und bekommt dann am Ende nochmal den Animation-Staff präsentiert. Ja, dann kommen die ganzen Credits. Ja, wer auch immer das braucht. Und das ist natürlich nicht übersetzt. Das wäre vielleicht schade, ganz interessant gewesen, aber... Ja, und das war, glaube ich, im ersten nicht, ne? Also bei den... Nee, bei den anderen. Man kann da nur ein bisschen was kann man lesen, irgendwie Trumpets und Flügelhorn, Sax and Flute, Trombone. Ja, ja. Film Studio. Na, das andere ist halt alles. Ne? TMS. Q. A. Ki. Ja, wer Japanisch kann sich hier dran versuchen. Also, ob das nötig war, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht war es eine Vorgabe aus Japan, das denke ich mir mal stark. Sonst hätte man es ja auf keinen Fall reingetan. Ja, und am Ende dann natürlich noch die Credits. Wir kennen sie alle. Steffen Hautog, Claudia V. Ilhauer. Philhauer. Willhauer. Und Theresa Lindenstrut. Oder Struth? Strut? Ja. Okay. Josef Scharnel, Matthias Wissent haben übersetzt. Dankeschön. Dankeschön auch an Steffen, Claudia und Theresa. Dafür, wo wir nochmal hier den, was war jetzt diese Credits? Die waren ja hier. Das ist ein bisschen, aber... Ja, der Animation-Staff. Wir sind hier im Film, Credits. Ja, genau. Und bei dem anderen, im ersten Band, war ja noch die Werbung für den Detektiv Conan Band und für Kaito Kid Treasured Edition. Ja. Das fehlt hier das ist stattdessen einfach eingefügt worden. Mit Shinichi Kudo und Kaito Koruba. Finde ich in dem Punkt sogar besser, dass sie den Animation-Staff gewählt haben. Ist mal was Neues. Ja. Die Werbung kennt man ja. Aber du kannst ja nichts lesen. Also. Ja, eben. Es war alles besser als Werbung, aber ja. Ansonsten noch interessant ist natürlich auch, dass das Dimensional Sniper Logo einmal in Rot ist und einmal in Blau. Ja, und nicht nur das. Einmal mit Schriftzug, einmal ohne Schriftzug. Weiß nicht, was sie da geritten hat. Aber diesmal immer in der richtigen Farbe. Letztes Mal war es ja noch andersrum. Im roten Band war das Blaue und im blauen Band war das Rote. Diesmal ist im blauen Band das blaue Logo hinten und im roten Band das rote Logo hinten. Kevin freut offenbar sehr. Ja. Ey, Leute, was machen die da eigentlich? Vor allem hier mit dem Schriftzug, ne? Und dann lassen wir den mal weg und dann noch bei auf hoher See, ne? Der Schriftzug war erst auf Englisch, da haben sie auf Deutsch gemacht und hier erst mal auf Englisch und dann, ach komm, jetzt mal gar nicht dann hier, ne? Ja, die hatten Spaß dabei. Ein bisschen das haben sie weggelassen, den Chan haben sie dazugefügt. Also wenn Film 19 rauskommt, dann gucken wir mal, was da dann Sachlage wenn ist. Wenn sie dann hoffentlich kommen, die Anime-Film-Comics. Ja. Können wir mal gucken, ob dann da alles da ist und in der richtigen Farbe, mit Titel. Wir bewerben uns vorher alle als Korrekturlehrer. Vielleicht kriegen wir ja so ein Vorab-Exemplar wieder zugesendet. Ja, bestimmt. Da kann ich was organisieren. Da kontrollieren wir dann erstmal und wenn es nicht klappt, dann erstmal halt, stopp, Druck. Dann stoppt der Stopp-Hinweis hinten auf dem Manga, ne? Naja, der ist auch nicht da, wie schon bei Film 17. Kein Hinweis, dass man es von vorne lesen soll, also von hinten, also von vorne, ne? Andersrum halt. Was? Die japanische Lesung. Also, so wie wir Manga eben lesen, ne? Ja. Und zwar nicht die alten Manga, die alten Sailor Moon-Bände oder was das war. Ja, haben wir in Heimfahrt damals auch noch in der deutschen Lesung. Ja, gibt es auch mehrere, also die älteren Mangas von Cardcaptor Sakura zum Beispiel, die sind auch noch in der richtigen Lesung. Also in der falschen. Nicht in der originalen, ja. Abschließende Worte zu den Anime-Film-Comics von Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. Olli, bitteschön. Ja, kommen wir zur Bewertung, zur Gesamtbewertung der beiden Bände. Ja, wir haben ja viel gesagt. Falls ihr es alles nicht mehr wisst, hört euch den ganzen Cast nochmal an. Aber erst am Ende des Casts nochmal nach vorne. Ja, genau, sonst kommt ihr in so eine Endlosschleife. Und täglich grüßt der Conan-Cast. Ja, also mir hat haben die Bände, die Comics sehr gut gefallen, war diesmal wesentlich spannender fand ich als das auf dem Schiff durch die Sniper-Konfrontation, durch die viele involvierten Einheiten mit Polizei, FBI, Zivildetektivpersonen, so nenne ich sie mal, und dann auch die Täter unter sich oder die Verdächtigen unter sich, wie sie so ein bisschen sich miteinander bekämpft haben. Und ja, also war wirklich in einem Rutsch sozusagen durchzulesen. Ich habe mit dem ersten angefangen, habe mit dem zweiten aufgehört und ja, es hat nicht an Spannung abgenommen. Und ja, den einzigen Kritikpunkt, den ich halt habe, den wir auch vorhin schon gehört haben, ist das mit den dunklen Bildern. Da konnte ich echt teilweise manchmal auch gar nichts drauf erkennen. Aber ja, gut, die dunklen Bilder, ja, hätten sie irgendwie, da hätten sie den Hintergrund vielleicht ein bisschen abschwächen können, so ein bisschen vielleicht grauer gestalten können oder so halt, dass man da noch ein bisschen mehr sieht. Ja, das ist ein Fehler aus Japan, sage ich mal. Da kann man ja immer nichts für. Aber ist natürlich trotzdem schade. Also mich hat das auch gestört. Ja, aber ansonsten, ja, Top-Bände würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und ja, die Action-Szenen sind halt wie beim Comic, die kommen nicht so gut rüber. Aber da kann man auch nichts dran ändern. Das ist ja, man kann keine flüssige Bewegung da darstellen. Es sei denn, man legt ein Action-Daumen-Kino zu jedem Band mit dabei und haut dann nochmal für jedes Action-Daumen-Kino einen Euro mehr drauf. ja, aber ansonsten würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen und ja, vergeb eine Bewertung von, sagen wir mal ruhig 4 von 5 Sniper-Bullets. Ich würde mich Ollis Bewertung anschließen. Grund für mich ist da auch was schon angesprochen wurde, diese dunklen Seiten. Also ich habe das auch abends gelesen mit einer Leselampe und nichts erkannt. Und auch jetzt, wenn ich jetzt im hell beleuchteten Zimmer schaue, also das ist halt schon ein ziemliches Lesehindernis, finde ich zumindest. Und ansonsten hat mir die Story und das Setting ganz gut gefallen. Ist ja auch gesagt in der Einleitung, sowas gab es in Japan noch nie. Und meiner Meinung nach in dem Detektiv Conan-Band gab es das noch nie, so ein Szenario. Dementsprechend fand ich das ganz interessant und auch diese Konfrontation untereinander Deswegen würde ich mich da dem Olli anschließen und 4 von 5 Patronenhülsen vergeben. Dann mache ich weiter. Ich gebe ebenfalls 4 von 5 zersplitterndes Glas. 4 von, ja, wie auch immer man das formulieren soll. Glasscherben. Vier Glasscherben, genau. Sinkende Scherben im Pool. Ja, im Im Pool. Pool. Oh, ich erinnere mich an den Fall. Mit Serasan. Masumi! Ja, was möchte ich noch Mach sagen? bitte, Die mach dunklen bitte Szenen, weiter. ich gebe euch recht, die waren suboptimal, aber wie Philipp sagt, da können die Japaner herzlich wenig dafür. Also EMA kann auch vor allem herzlich wenig dafür. Die Japaner schon, die Die können ja Japaner auch schon. ändern Ja, können. die haben ja das Material an EMA geliefert, sozusagen. Was mir aber gut gefiel, habe ich gesagt. Was mir nicht so gut gefiel, habe ich gesagt. Übrig bleibt, wer keine Möglichkeit hat, den Film zu schauen, der macht mit den Anime-Film-Comics nichts falsch. Wer jedoch die Möglichkeit hat, den Film zu schauen, wäre mit diesem wohl tatsächlich besser bedient. Mehr habe ich nicht zu sagen. Philipp? Ja, bei mir bleibt es ähnlich wie bei Film 17 schon bei den beiden Anime-Film-Comics. Mir hat das diesmal auch wieder sehr gut gefallen. Großer Pluspunkt war natürlich, dass man den Fall besser nachvollziehen konnte als im Film. Dafür hatte man nicht so viel Möglichkeit, die Action-Szenen nachzuvollziehen und war da mehr oder weniger aufgeschmissen, weil man das im Filmcomic oder auch im Manga allgemein ja nicht so gut nachvollziehen kann wie in einer Serie, die flüssig läuft. Von daher, ja, denke ich mal, mit 4 von 5 Solar-Skateboards, die ja auch auf dem Cover zu sehen sind, bin ich sehr gut bedient oder ist der Band sehr gut bedient. Einige Kritikpunkte haben wir ja schon genannt. Größter Kritikpunkt ist eigentlich, dass mir hier irgendwie ein bisschen, ja, die Mühe fehlt. Naja, aber Die Mühe, die haben wirklich viel übersetzt. ja, Ja. wirklich viel übersetzt, aber ein bisschen zahlreiche Fehler, Herr Subaru, dann Okay. irgendwie Sera einfach Ja. vom Film irgendwie rübergeklatscht und das, also, ja, hätte man besser machen können, aber für den Preis ist es vollkommen in Ordnung und 8 Euro wäre da, also 16 für die beiden Bände oder 15,89 Euro, 15,98. genau. Der ist damit auch sehr gut, sehr, sehr gut bedient, kann den Fall gut nachvollziehen und hat viel Detektiv Conan in der Hand. Also 4 von 5, denke ich mal, da kann man ja großes Plus geben. Und ihr solltet die Bände natürlich auf jeden Fall kaufen, damit weitere Anime-Film-Comics nach Deutschland kommen. Denn je mehr Detektiv Conan nach Deutschland kommt, umso besser natürlich für ganz Detektiv Conan und die Bekanntheit der Serie hier. Und alles Mögliche und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Prozedere. Ja. Ansonsten würde ich aber auch sagen, Film ist doch besser insgesamt, aber für den Fall und den Inhalt die Anime-Film-Comics würde ich bevorzugen. Da auf jeden Fall. Würdest du eine uneingeschränkte Kaufempfehlung geben für Leute, die den Film schon gesehen haben? Wenn man den Fall nochmal nachvollziehen möchte, was im Film ja nicht immer so gut geht, wo ja der Fokus mehr auf der Action liegt, dann ja. Wenn man sagt, ja, Film war ganz schön, gebe ich 3 von 5 Sterne, dann würde ich sagen nicht. Aber sobald man irgendwie sagt, ja, der Film war hammergeil, dann auch. Ja, das sehe Ja. ich ähnlich. Ich meine, wir haben ihn ja, also von daher. Gut, dann sind wir am Ende des heutigen Conan-Casts angekommen zu den Anime-Film-Comics zu Film 18. Ich hoffe, es war nicht der letzte Conan-Cast zu einem Anime-Film-Comics oder zu zwei Anime-Film-Comics. Und wir können noch weitere machen zu Film 19, Film 1, Film 6, Film 10. Oder den lieber nicht. mein Hassfilm. Ja, was bleibt zu sagen? Ich verweise auf unser Wiki, conanwiki.org, mit allen Informationen zu den Anime-Film-Comics und weiteren Themen, die euch interessieren. Unser Conan-Forum, conanforum.org, da könnt ihr über die Anime-Film-Comics diskutieren und auch über weitere Sachen, die euch interessieren, euch austauschen mit anderen Fans. conannews.org, da könnt ihr den Conan-Cast hören, falls ihr es nicht getan habt. Und habt ihr ja getan. Naja, egal. Und da könnt ihr auch unsere aktuellen News verfolgen, auch zu den Anime-Film-Comics. Wenn neue rauskommen sollten, lest ihr es dort. Oder hört es in einem News-Podcast, denn den Conan-Cast könnt ihr auch hören auf iTunes. Dort sind wir als Conan-Cast zu finden oder ihr gebt Conan-News oben ein. Findet ihr uns auch. Wir haben YouTube, youtube.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, twitter.com/conannews, vine.co/conannews. Snapchat haben wir auch, da sind wir als Conannews zu finden. Juckt doch niemanden jetzt. Doch, und was haben wir noch, Kevin? Was habe ich vergessen? Tumblr haben wir auch. Wie heißen wir denn dort? Colin-News. Oh nein! Ja. Was ist denn da passiert? Ja, da kamen uns ein paar englischsprachige Kollegen zuvor. Ja, Colin-News auf Tumblr, dort auch gerne folgen. Ja, ich würde sagen, das war's. Bleibt möchte ich noch sagen. Ja? Danke an Ema für die vielen, vielen Wände dieses Jahr. Wir hatten Colin-Cast technisch wirklich viel zu tun gehabt. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe ja so ein mulmiges Gefühl, wenn es in Richtung 2016 geht, dass wir da weniger Bandcasts haben werden. Haben wir auf jeden Fall. Haben werden, ja, weniger. Aber dafür werden wir andere Casts aus dem Hut zaubern. Das werden wir. Genau, beginnt schon mit dem nächsten Monat. Da haben wir wie gewohnt unseren Jahresrückblick für euch. Der kommt wie gewohnt. Und im Januar haben wir wieder einen Podcast für euch zu Band 86. Ist es doch, oder? Ja, 86. Und natürlich zwischendrin unsere News-Podcast. Ihr kennt das ganze Prozedere. Magic Kaito, Kid the Phantom Thief. Da werden wir uns auch was überlegen, was wir dazu machen. Und es kommt natürlich noch der obligatorische Audiokommentar zu Film 18. Nicht vergessen. Das war's auch an Ankündigung für dieses Jahr. Ich sage tschüss, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci, hasta la vista. Bleibt sicher. Ciao, nö. Tschüss, macht's gut. Jo, macht's gut, danke fürs Zuhören und kauft euch die Bände doch auch gerne über unseren Amazon-Wiki-Shop.